Deutschland, komm, ob du willst oder nicht. Deine Tochter wird Kopftuch tragen. Sein Sohn wird Bart tragen. Okay? Und deine Tochter wird einen Bärtigen heiraten. So, und wir vermehren uns immer mehr. Ihr Deutschen kriegt ja keine Kinder. Ihr kriegt höchstens, wenn es hochkommt, 2 Kinder. Wir machen 7, 8. Alhamdulillah. Okay, Kollege? Und dann nehmen wir uns auch nochmal 4 Frauen, dann haben wir 22 Kinder. So, ihr habt vielleicht ein Kind und ein Hündchen. Ne? Und das war's. Kollege, das ist nicht unsere Schuld, das ist eure Schuld. Wenn ihr unsere Länder ausgebeutet habt, ja, kolonisiert habt, damit du einen Mercedes fahren kannst und deine Digitalkamera da benutzen kannst, ja, so macht Allah Azza wa Jal, der allmächtige Gott, macht das so, dass wir euch erobern, nicht mit Krieg hier in Deutschland, sondern mit Geburtenraten, erstens. Und zweitens, wir heiraten eure Töchter. Ja, und deine Tochter wird Kopftuch tragen. So, und jetzt kannst du richtig einmal durchdrehen. Ja, man sieht schon richtig den Hass in deinen Augen.